In welchen Stand versetzte Gott unsere ersten Stammeltern, Adam und Eva? Ja, große Neuigkeit für den modernen Menschen. Es gibt Adam und Eva, hat es wirklich gegeben. Ja, von denen stammen wir alle ab, übrigens auch die ganze Wissenschaft. Kommt auch wieder zu dieser Binsenweisheit, Offenbarungsweisheit, Wahrheit zurück. Das kann man eindeutig zeigen. Die Genetik, Genbiologie und so weiter, dass es einen gemeinsamen Ursprung gibt für alle Menschen. Und das ist kein Off gewesen, sondern das war Adam und Eva, darüber können wir uns sicher sein, dass der liebe Gott außerdem noch geoffenbart hat, wie gesagt, viele Dinge, natürliche Wahrheiten. Adam und Eva, gut, die haben mal existiert, im irdischen Paradies, bevor sie gesündigt haben. Und natürlich hat das seine Auswirkungen bis heute. Wie gesagt, durch die Genbiologie kann man das nachweisen. Außerdem hat es Gott noch geoffenbart durch das erste Buch der Heiligen Schrift, ganz am Anfang, den Schöpfungsbericht. Das war gerade zweimal auf verschiedene Weise berichtet und erzählt. Also, was hat der liebe Gott mit dem Adam und Eva gemacht? Sie nicht nur irgendwie erschaffen und da freigelassen, losgelassen im Paradies, sondern Gott versetzte Adam und Eva in den Stand der Unschuld und Gnade. Aber bald verloren sie ihn durch die Sünde. Gott hat also Adam und Eva in einer großen Vollkommenheit geschaffen, so wie alles, was Gott erschafft, gut ist, sehr gut, vollkommen ist. Hier der Mensch in einer großen Unschuld geschaffen und in der göttlichen Gnade. Aber das haben sie dann bald verloren.